Nummer 2. Sören eine Durchsage am Flughafen. Sehr verehrte Fluggäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Kofferdiebe können Ihren Koffer stehlen und somit Ihren Urlaub ruinieren. Bitte achten Sie insbesondere in den Warteschlangen vor den Check-ins auf Ihre Wertsachen, Portemonnaies und kleineren Gegenstände. Auch in den Toiletten sollten Sie vorsichtig sein. Es könnten Sie Trickdiebe angreifen und Ihnen wertvolle Gegenstände oder Dokumente stehlen. Ferner gilt, falls Sie unbeaufsichtigte Gepäckstücke im Flughafengebäude oder dem umliegenden Gelände des Flughafens auf den Parkebenen des Parkhauses sowie in den Toiletten sehen, informieren Sie bitte direkt unser Sicherheitspersonal oder die Polizei.